In Bezug auf die gelungenen Testschüsse der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 der DFRK verlangen die japanischen Persönlichkeiten die Abkehr der USA von ihrer falschen, feindseligen DFRK-Politik. Der Vorsitzende des japanischen Unterstützungskomitees für selbstständige und friedliche Wiedervereinigung Koreas sagte, der gelungene zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 habe gezeigt, dass die Entwicklung der Atomwaffen und Raketen in Nordkorea nicht für die Völkergemeinschaft, sondern nur für die USA eine Drohung darstelle. Wenn die USA ehrlich die Denuklearisierung und den Frieden der koreanischen Halbinsel wünschen, sollen sie für den Abschluss eines Friedensabkommens zwischen der DFRK und den USA eintreten. Der Ehrenprofessor der Shudo-Hochschule in Hiroshima, Hisiki Kazuyoshi, betonte, durch die hintereinander folgenden erfolgreichen Testschüsse der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 habe Korea eine strategische Grundlage dafür geschaffen, die Militäraktionen der USA zu hemmen und nutzlos zu machen. Der Korea-Politik der Trump-Administration würde sicher misslingen. Der Vorsitzende der japanisch-koreanischen Gesellschaft für Wissenschafts- und Bildungsaustausch sprach, die USA, die über die gelungenen Testschüsse der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 Koreas erschrocken seien, führen die Kriegsübungen für nuklearen Präventivschlag auf die DFRK durch. Der Grund für die weitere Zuspitzung der militärischen Spannung auf der koreanischen Halbinsel liege darin, dass die USA eine feindselige Politik gegen die DFRK verfolgen und diese mit Atomwaffen ständig bedrohen.